Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Neben der Ukraine wird auch das Thema Rüstungskontrolle eine Rolle spielen beim Treffen der OSZE, zu dem Frank-Walter Steinmeier seine Kollegen heute nach Potsdam eingeladen hat. Längst überfällig dieses Thema findet auch unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme. Grundlage ist eigentlich nach wie vor ein Vertrag, der so schon lange nicht mehr umgesetzt wird. Der KSE-Vertrag, konventionelle Rüstungskontrolle, 1990 geschlossen, als man sich damals an einen Tisch setzte. Da hießen zu Beginn der Verhandlungen die Akteure noch Warschauer Pakt und NATO. Und längst nicht mehr bildet dieser Vertrag die aktuellen Gegebenheiten ab. Es gibt neue Bedrohungen, neue Möglichkeiten, Kapazitäten wie hybride Kriegsführung, wie den Cyberraum, wie die Drohnen, all das muss, sagt er, jetzt angegangen werden. Da muss ein Dialogforum her. Natürlich auch, um neue Obergrenzen zu fixieren, Eskalationspotenzial zu verringern, aber das Ganze eben auch als Vertrauensbildung anzusehen. Man will mit diesem Problemkandidaten Russland aus westlicher Sicht wieder an einen Tisch und ins Gespräch kommen. Nachdem SPD-Chef Gabriel in der Flüchtlingspolitik der Union mangelnden Einsatz bei der Integration vorgeworfen hatte, springt ihm nun Vize-SPD-Chef Ralf Stegner bei. Wir haben immer gesagt, wir schaffen das schon, Frau Merkel war als humanitärer Punkt völlig richtig. Dem hat aber die CSU ein Wir wollen das nicht entgegengesetzt. Und die SPD sagt, wir machen das, wenn die Bedingungen stimmen. Aber schauen Sie, wir meinen doch nicht diese Obergrenze, den Kampfbegriff der Union. Davon kann ja überhaupt niemand reden. Eine Obergrenze für Humanität und für Asylrecht gibt es nicht in Deutschland und die wird es auch nicht geben. Aber natürlich können wir nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen. Wir brauchen eine europäische Einigung. Darum bemühen sich Martin Schulz und Frank Steinmeier und Sigmar Gabriel, wohingegen die CSU Herrn Orban zu ihren Parteitagen einlädt und ihn beklatscht. Frau Merkel kann doch jeden Tag eine Kerze ins Fenster stellen, dass die SPD möglichst dabei bleibt, weil wir der einzig konstruktiv arbeitende Teil in dieser Regierung sind, sagte der SPD-Politiker Ralf Stegner. Beim Thema Integration wird auch immer wieder der Vorwurf laut, Moscheen hierzulande würden nicht genügend für die Verständigung tun. Das weist Ayman Masiek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, zurück. Er hält dagegen, die meisten Moscheengemeinden würden durchaus ihren Beitrag zur Integration ihrer Mitglieder leisten. Und an die Adresse der Kritiker gerichtet, sagt Masiek: Wenn eine Person nicht in die Moscheen reingeht, kann er gerne pauschale Urteile von sich geben. Aber er muss doch schauen, wie die Situation ist. Das ist doch schon längst der Fall. Wir sind doch Teil dieser Gesellschaft. Unsere Kinder gehen in die Schule, studieren hier und anderes mehr. Diese Auseinandersetzung findet doch schon längst statt. Trotzdem können wir religiös unterschiedliche Auffassungen sein. Wie hier die Gesellschaft funktioniert und so weiter, ist doch den allermeisten Muslimen klar. Wir gehen immer von der Prämisse aus, Islam ist Integrationshindernis, Islam ist ein Problem. Und ich will weg davon. Und ich sage, der Islam ist nicht ein Hindernis, sondern ist Teil der Lösung. Und diese Diskussion, die wir bisher haben, dieser Misstrauensdiskurs, führt letztendlich dazu, dass man immer wieder zu den falschen Schlussfolgerungen kommt, dass man eben als ein Problem sieht. Ayman Masiek im Deutschlandfunk. Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre. Das hatte der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, in einem Zeitungsinterview erklärt. Macht er damit eine rechtsextreme Partei salonfähig? Meuthen dazu im Deutschlandfunk. Überhaupt nicht. Wir machen damit niemand salonfähig, sondern es ist eine hypothetische Frage von einem Journalisten, die mir gestellt wurde, vom Mannheimer Morgen. Und ich habe gesagt, man muss im Parlament in der Sache abstimmen. An der Position halten wir fest, wir machen damit niemand salonfähig. Und von dieser Partei sind keine vernünftigen Sachen zu erwarten. Da sind wir doch völlig beieinander. Das ist keine vernünftige Partei, das sind Extremisten und da wird nichts Vernünftiges kommen. Aber wenn etwas, das war mein Punkt und an dem halte ich fest, wenn etwas Vernünftiges kommt, dann kann man es nicht nur deswegen ablehnen, weil es von diesen Leuten kommt.